einfach mal was anderes hören. Gleich startet euer NDR Blue Morning. Immer von 6 bis 10. Eure ganz besondere Playlist. Direkt nach einem kurzen Blick auf die Welt. NDR Blue Nachrichten. Um 6 Uhr mit Inken Henkel. Heute soll es weitere direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Vor der geplanten Videokonferenz hieß es von beiden Seiten, es sei möglich, zu greifbaren Ergebnissen zu kommen. Edda Dammmüller berichtet. Präsident Zelensky erklärte in seiner nächtlichen Videoansprache, die Verhandlungen dienten auch dazu, ein persönliches Treffen der beiden Präsidenten vorzubereiten. Zelensky forderte erneut eine Flugverbotszone über der Ukraine. Russland hatte gestern einen Truppenübungsplatz im Grenzgebiet zu Polen bombardiert. 35 Menschen starben, mehr als 130 weitere wurden verletzt. Die ukrainische Hauptstadt bereitet sich auf eine mögliche vollständige Blockade durch russische Truppen vor. In Russland werden Informationen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter unterdrückt. Nach Facebook und Twitter ist dort jetzt auch das Online-Netzwerk Instagram blockiert. Offiziell um die psychische Gesundheit der Bürger zu schützen. Grund dürfte aber die Entscheidung des Mutterkonzerns Meta sein, bei Instagram Gewaltaufrufe gegen russische Soldaten in der Ukraine nicht zu löschen. Russland soll China nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten haben, um die Auswirkungen der Sanktionen zu begrenzen. Das berichten mehrere US-Medien und berufen sich dabei auf nicht namentlich genannte Regierungsvertreter. Aus Washington Arthur Landwehr. Diese Berichte werden einen Tag vor einem Treffen des Sicherheitsberaters im Weißen Haus, Jake Sullivan, und dem chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi in Rom öffentlich, bei dem unter anderem auch über den Ukraine-Krieg gesprochen werden soll. Im Fernsehsender CNN sagte Sullivan, dass man sehr genau beobachte, ob und in welchem Umfang China Russland unterstütze. Man habe gegenüber Peking sehr deutlich gemacht, dass man nicht einfach zusehen werde, wenn ein Land oder seine Unternehmen Russland helfen, die Sanktionen zu umgehen. Dann könnten solche Unternehmen selbst mit Sanktionen belegt werden. Um welche Hilfen konkret Russland China gebeten haben soll, um welche Waffensysteme es dabei gehen könnte, wurde nicht bekannt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat angesichts der stark steigenden Energiepreise ein weiteres Entlastungspaket für Verbraucher angekündigt. In der ARD-Sendung Anne Will sagte der Grünen-Politiker, es sei sinnvoll, die Maßnahmen zusammenzufassen. Menschen werden in diesem Jahr extrem hohe Heizrechnungen bekommen, aber auch Strom ist teuer und natürlich ist das Tanken auch teuer und die Bundesregierung arbeitet permanent an Entlastungsmöglichkeiten. Wir werden die in einem Paket zusammenfassen. Erstens, sie müssen umfassend sein, also die verschiedenen Energieträger und die verschiedenen Entlastungen in den Blick nehmen. Zweitens müssen sie immer kombiniert sein mit Effizienzmaßnahmen, also weniger Energie zu verbrauchen. Und drittens brauchen sie immer ein marktwirtschaftliches Signal. Es muss immer sich lohnen, weniger Energie zu verbrauchen. Bundeswirtschaftsminister Habeck. Dem Robert-Koch-Institut sind knapp 92.400 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Das sind rund 14.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag. 19 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist auf 1.543 gestiegen und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Fachleute weisen darauf hin, dass bei weitem nicht alle Neuinfektionen vom RKI erfasst werden. Der amerikanische Schauspieler William Hurt ist tot. Er erlag im Alter von 71 Jahren den Folgen eines Krebsleidens. Hurt begann seine Schauspielkarriere in den 1980er Jahren. Für seine Rolle als homosexueller Häftling im Film Der Kuss der Spinnenfrau erhielt er 1986 den Oscar als bester Hauptdarsteller. Auch für seine Rollen in dem Filmdrama Gottes vergessene Kinder und in der Komödie Nachrichtenfieber Broadcast News wurde Hurt für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg gefeiert. Der BVB gewann gegen Arminia Bielefeld mit 1:0. Aus der NDR-Sportredaktion Michael Augustin. Matchwinner war Marius Wolf. Mindestens genauso laut war der Jubel, als Erling Haaland nach 50 Tagen Verletzungspause eingewechselt wurde. Bayer Leverkusen hat das rheinische Derby verloren mit 0:1 gegen Köln. Leipzig gewann deutlich mit 6:1 in Fürth und Frankfurt besiegte Bochum mit 2:1. Der Tabellenvorletzte Hertha BSC hat Felix Magath als neuen Trainer verpflichtet. Der 68-Jährige kehrt nach fast 10 Jahren in die Bundesliga zurück und wird in Berlin Nachfolger von Taifun Korkut. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Heute neben Sonne, von Westen her dichte Wolken, dazu etwas Regen, in Vorpommern meist trocken, maximal 7 bis 14 Grad. Morgen ist es länger wolkig oder trüb, später von Westen her freundlicher und es bleibt meist trocken bei 7 bis 14 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Mittwoch erst bewölkt, später heiter, 6 bis 17 Grad. Am Donnerstag ist es länger sonnig, später wechselhaft bei 9 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten. Der NDR Blue Morning. Eure Playlist zum Aufstehen, Wachwerden und Weitermachen. NDR Blue. Meet the music. They came in from the country. They were hounded from their homes. They'd always dreamed about the city, with its towers and spires and domes. So the dog fox and his vixen vowed to flee their savage fields to a land of hope and glory and the future it could yield. There's no rest, however far we roam. Somewhere in this earth we will find home. But the city didn't want the foxes. The city didn't care. The help and hope and heart and hearth they dreamed of weren't there. So they scavenged and they foraged, slept from shady place to places, among the hostile architecture and all the hostile faces. There's no rest, however far we roam. Somewhere in this earth we will find home. And the daily papers found their plight and presence most concerning. The headlines screamed, enough's enough, we're overcome with vermin. These foxes skulk around our streets, the locals live in fear. These scruffy, scrounging parasites, they don't belong around here. There's no rest, however far we roam. Somewhere in this earth we will find home. One night they met a bulldog. He said, what you doing here then? They told him of the redcoats, of their fallen hunted brethren. They said, there is no going home now, the land we love is cruel. The dog said, fuck off back to Foxland, these streets are fucking full. There's no rest, however far we roam. Somewhere in this earth we will find home. Chicken lover sees them prowl his pricey habitat. so he bashes both their heads in with his trusty cricket bat. There's no rest, however far we roam. Somewhere in this earth we will find home. NDR Blue. Für alle, die Musik wollen. Hier ist sie. NDR Blue. Meet the Music. Manners that make a man, but the hammers that break a man. Damn, they wanted to see me broke, but I flipped the script and I broke the bank. Young and wealthy, don't let it overwhelm me. I still get thanked, still can't tell me. Not on the system, fail me, I still bounce back. I run this thing, got a lot of endurance. What you know about drastic measures? I married a hustle, me and a game like Harry and Meghan. Some man in my hood too jealous, why do you think that we carry a weapon? Take time and trust the process, life's a game of chess, not checkers. For a boy that you gotta stop stressing, gotta stop thinking you won't get through it. It's all in your mind, I fell down a couple of times, I got up and got back to it. And the measure of a hero is the measure of a man. The measure of a secret, des choses que je sais que je t'ai. bubblegum qui colle soulier comme un homme. Mademoiselle, j'ai des regrets, des trucs pas très chics que j'ai fait. Une odeur de rhum qui colle à la peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. Savoir un peu trop, l'amour aura ma peau. Mademoiselle, j'ai des frissons, je tremble pour un oui, pour un non. Un Smith et Wesson qui colle à la tête comme un homme. Mischung aus Musikjournalismus und einzigartigen Songs. Wir vereinen die Musikspecials der NDR-Sender und verbinden Genres. Von Urban Soul bis Electro Dance. Von Jazz bis Alternative. NDR Blue. Meet the Music. A beautiful face. I wanted love, but not for myself, but for the girl, so she could love herself. Oh, my next girl. Yeah. Besser als nichts, dich zu sehen unter Freunden. Besser als nichts, das Aufblitzen eines Lichts macht das Dunkel zwar nicht hell, doch es ist besser als du streifst mich mit deinem Blick. Besser als nichts, du lachst über meinen Witz. Besser als nichts, ich lese in die Züge deines Gesichts alles das, was ich mir vorstell. Ich will ja nicht viel, nur den gleichen festen Platz in deinem Herz, den du in meinem längst hast. Was ist daran verkehrt? Warum kann das nicht sein? Vielleicht bilde ich's mir ein, selbst das ist besser als nichts, da könnte irgendwas sein. Du schaust mich an, wenn du sprichst, vielleicht bedeutet es was, dass du jetzt noch nicht aufbrichst. Ich halte den Abstand, aber bleibe in Sicht und prüf jedes Wort von dir auf sein Gewicht. Wir sind zwar noch nicht da, aber vielleicht schon ganz dicht und ich glaube, da war ein Funken in deinem Blick. Ich spür den Schmerz eines Stichs und das ist besser als ich will ja nicht viel, nur den gleichen festen Platz in deinem Herz, den du in meinem längst hast. Was ist daran verkehrt? Ich will einfach nur das oder jedenfalls irgendwas besser als. Oft erklärt. Es bleibt, wie es ist, und es bleibt mir wohl verwehrt. Doch jedes Mal, wenn ich's abhaken will, gibst du mir einen Strohhalm, der die kleine Flamme nährt. Ich will ja nicht viel, nur den gleichen festen Platz in deinem Herz, den du in meinem längst hast. Warum kann das nicht sein? Treat you like you should know. No, my name, no, my name, no, no. Oh, I can see in your face. I treat you like you should know. No, my name, no, my name, no, no. I can see in your face. Well, it's about time I realized I'm caught up in a bind. I'm tired of waiting in line. Oh, what a treat it is to be in love. What a mess it is to be in need of some of that potion I hear you all talk about. I'm tired of waiting in line. Oh, you know I'm good. Treat you like you should know my name. Treat you like you should know my name. I can see in your face you don't. I can see in your face you don't. Treat you like you should know my name. But I can see in your face you don't. einfach mal elektrisch. NDR Blue. Meet the Music. We'll be right back. all day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling. When you're high, but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. Yeah. Get everything I need and I'm gone. But it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is it to say? There ain't a better time than today. Maybe I'll lay down for a little. Instead of always trying to figure everything out. And all I do is say sorry. Half the time I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference when it ain't that bad? It could always be worse. I'm running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work. But I'm so tired of being so tired. Well, I gotta build something beautiful just to go set it on fire. No lie, but sometimes the truth don't sound like the truth. Maybe cause it ain't. I just love the way it sound when I say it. Yeah, it's what I do. If you know me, it ain't thing new. Wake up to the moon. Haven't seen the sun in a while, but I heard that the sky's still blue. Yeah, I heard they don't talk about me too much no more. That's a problem with a closed door. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference? There's a whole lot more for me waiting on the other side. I'm always wondering if it feel like summer. I know maybe I'm too late. I could make it there some other time. I'll finally discover. Some other time, then I find. yourself at home, though no one invited you. I can feel your presence in the room. Pretty sure run cold. Will I ever win this fight? Evil spirit of the night, how could I get used to this? Sleep paralysis. Every time you come around, catch me sleeping safe and sound. You kill my light, dry my soul. Oh, you make my blood run cold. Will I ever win this fight? Evil spirit of the night, how could I get used to this? NDR Blue. Eine Mischung aus Musikspecials aller NDR-Wellen und Musikstrecken. Von New Soul bis Rock. Von Urban Soul bis Deutschpop. NDR Blue. Meet the Music. Yeah. Bed skin, dull heart. It's damn.